Grenzenlos hören. Bayern 2. Bis 17 Uhr mit Thomas Kretschmer am Mikrofon, der aber gleich wieder schweigt. Denn in der kommenden Dreiviertelstunde soll hier einer zu Wort kommen, der so viel mehr zu berichten hat. Georg Stefan Troller. Journalist, Filmemacher, Schriftsteller. Von den Nationalsozialisten aus seiner Geburtsstadt Wien vertrieben, weil er Jude war. Er konnte fliehen, über die Tschechoslowakei und Frankreich gelangte er in die USA. Nach dem Ende der NS-Herrschaft ist er nach Europa zurückgekehrt, hat sich in Paris niedergelassen. Am 27. September dieses Jahres ist Georg Stefan Troller dort gestorben, im Alter von 103 Jahren. Am 27. Januar 2023 noch hat Ulrich Lampen Georg Stefan Troller in seiner Pariser Wohnung besuchen dürfen, im 7. Stock im 7. Arrondissement. Es war ein Besuch für ein ausführliches Gespräch über Flucht und Vertreibung, über Hass und unsägliche Gewalt, aber auch über die Befreiung und die Freiheit. Begonnen hat dieses Leben in Wien. Dort kam Georg Stefan Troller am 10. Dezember 1921 zur Welt. Wir wussten immer, dass wir von der Mehrzahl der Österreicher als minderwertig eingeschätzt wurden. Man war als Jude diffamiert. Man versuchte nur im Rahmen der Familie zu leben und möglichst wenig mit der Umwelt zu tun zu haben. Aber natürlich war das unmöglich. Man lebt ja in einer Stadt, hatte Schulkameraden, Freunde und so weiter, die nicht zur jüdischen Gemeinde gehörten. Es war so, dass man in jedem Moment auf Angriffe gefasst sein musste, auf Beleidigungen. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal als kleiner Junge durch einen Park ging. Ich trug eine Baskenmütze und ein paar, wie man in Wien sagte, Pülscher, also Straßenjungen, kamen auf mich zu, rissen mir die Mütze vom Kopf und warfen sie hoch hinauf in einen Baum und sagten: "So, jetzt kletter hinauf, du Aff." Natürlich konnte ich nicht in den Baum klettern, musste heimkommen ohne die Mütze. Vater war böse: "Was ist mit deiner Mütze passiert?" Und ich konnte ihm ja nicht sagen, was passiert war, weil das zur Missstimmung beigetragen hätte. Man wollte ja nicht erfahren, dass man dauernd beleidigt wurde, sondern man lebte in der Illusion, dass man eigentlich von seiner Umwelt gemocht wurde. Und diese Beleidigungen waren von den Kindern zu verinnerlichen, aber nicht zu erzählen. Ja. Und so ging es. Ich kann mich erinnern, wir hatten einen Skiclub, Abfahrtslauf im Wienerwald, und da wurde Konfetti gestreut längs der Strecke, die man zu fahren hatte, und ich kam ab vom Weg und endete in irgendeiner Lichtung im Wienerwald und hörte da die Leute laut sagen: "Und sowas nennen die Juden einen Abfahrtslauf." Ja. Oder meine Mutter, da gab es in unserem Eislaufverein Döbling, ein Wiener Bezirk, ein Kostümfest. Meine Mutter hatte die Schnapsidee, meinen Bruder und mich als Schotten auszurüsten, also mit Schottenröcken. Naja, wir kamen hin und natürlich ganz allgemein die Beurteilung: "Schaut's die zwei Juden an, jetzt tragen die schon Röckerl wie die Weiber." Unvergesslicher Satz. So lebte man vor sich hin, missbilligt, auch von den Lehrern, auch im Gymnasium, den Professoren. Unser Klassenlehrer, Klassenvorstand, sagte man in Wien, war aus dem Sudetenland. Das Sudetenland war ein sehr scharf narzisstisch angehauchtes Gebiet. Und man merkte so richtig, dass man von diesem, er war Deutschprofessor, ja, dass man von dem missachtet und gehasst wurde. Das Problem war nur, dass ich immer hervorragend in Deutsch war. Ich konnte den Faustmonolog von A bis Z auswendig über eine halbe Stunde, ja. Er musste, wenn er wollte, dass die Klasse auf ihn reagiert, mich rufen. Und ich merkte so, wie er das, wie weh ihm das tat, aber es war nun einmal so. Und so ging das laufend hin. Und es gab ja diese Nazi-Blätter, der Stürmer zum Beispiel. Es gab Stürmerkästen, also öffentliche Anschläge, die hinter einem Kasten an die Häuserwände befestigt wurden. Und da standen alle diese furchtbaren Dinge über uns mit Karikaturen, mit Juden, mit Riesennasen und so weiter. Und das Volk nahm das auf, obwohl ja Wien eigentlich eine sozialistische Stadt war. Im Gegensatz zum übrigen Österreich, wo der Antisemitismus auch beherrscht, propagiert von der Kirche, von der katholischen Kirche, allgemein verbreitet war. In Wien selbst weniger, weil die Sozialisten, und die standen ja zum Großteil unter jüdischer Führung, sehr viel für die Arbeiter in Wien getan haben. Und Wien galt ja als das rote Wien. Die hatten ja diese ganzen sogenannten Gemeindebauten, wo Tausende und Tausende von Arbeitern zum ersten Mal in ihrem Leben ein Innenklosett oder ein Innenbadezimmer besitzen durften. Ja, das war alles von Juden gemacht. Jugendfeier in irgendeinem österreichischen Ministerium für den verstorbenen Bürgermeister Lueger, den Hitler so bewundert hat. Und Vortrag eines unserer Professoren. Er lebte und wirkte im echten antisemitischen Geiste. Und das mussten die jüdischen Schüler, die ja natürlich auch dahin beordert waren, sich gefallen lassen. Man musste da stehen und dazuhören. Religionsstunde fand getrennt statt in der Klasse. Die Juden, circa, ja, Döbling war teilweise ein jüdischer Bezirk. Also wir waren circa 7 Juden in der Klasse und die übrigen 25 waren Arier, wie man das damals nannte. Und Religionsunterricht getrennt. Einerseits der Herr Katechet für die katholische Religion, andererseits Rabbi Murmelstein für uns Juden. Nach einer Stunde Religionsunterricht kam man zurück in die Klasse und da hörte man es murmeln. Ihr habt ihn umgebracht. Also wir haben Jesus Christus umgebracht, ja. Wir, 14-jährige Schüler. Österreich lebte ja damals, also ab 1933, in einer christlich-sozialen, aber von sozial war wenig die Rede, Diktatur unter Kanzler Dollfuß und nachher Kanzler Schuschnigg. Und diese Diktaturen schafften ja nicht nur die Sozialdemokratische Partei ab, die größte Partei Österreichs gewesen war, sondern auch die Gewerkschaften. Es war eine Vorstufe zu den Nazis oder auch eine Konkurrenz zu den Nazis. Das Ganze nannte sich österreichischer Ständestaat mit einer einzigen Partei, der sogenannten Vaterländischen Front. Und wer nicht da mittat und dazugehörte, war eben verpönt und verdächtig als, was weiß ich, als Kommunist oder so, ja. Und das war eines der großen Probleme, dass die katholische Kirche mitgetan hat bei dieser antisemitischen Hetze. Und so ging es. Naja, Anschluss war ein gigantisches Volksfest für die Österreicher. Innerhalb von ein paar Stunden trugen alle Polizisten Armbinden mit Hakenkreuzen. Es war ein einziger Jubel. Die Abzeichen der Nazis war ja, oder das geheime Verständigungsmittel der Nazis war, dass die Männer weiße Strümpfe trugen zu ihren Knickerbockerhosen. Ja? Und auf einmal gab es nur noch weiße Strümpfe. Und auf einmal waren also fast alle Professoren mit einem alten Kämpferabzeichen versehen, waren also Illegale, wie man das nachher nannte, illegale Nazis die ganze Zeit schon gewesen, auch illegale Parteimitglieder, ohne dass wir eine Ahnung hatten. Und der Deutschprofessor Müller, der Griechischprofessor Hartl und so weiter traten auf einmal auf als sogenannte Illegale, das heißt, dass sie schon seit Jahren Nazis gewesen waren, ja, und trugen diese Abzeichen im Knopfloch ganz stolz. Und wir wurden ausgeschult. Das heißt, wir wurden in die Direktion berufen und man sagte uns, von nun an könnten wir im sogenannten Waser-Gymnasium, das war ein Gymnasium in Wien, da wurden alle Juden konzentriert und da könnten wir jetzt unser Schuljahr noch 2 Monate, ja, 3 Monate ableisten. Haben wir auch gemacht. Und auf einmal waren alle Juden zusammen. Und auf einmal waren Mitschüler, die als religionslos durchgegangen waren, Juden. Stellte sich heraus, dass das nur ein Vorwand gewesen war. Und man war also in einer jüdischen Schule da. Naja, und da habe ich dann die Klasse zu Ende gemacht. Und das war dann das Ende meiner Ausbildung auf Jahre hinweg. Wir wurden von den Klassenkameraden, die von uns jahrelang abgeschrieben hatten und wir von ihnen, nicht wahr? Das war ja wie alle Schulkameraden eine enge Verbundenheit, ja, haben uns auf einmal geschnitten und nicht mehr gekannt. Und dann kann ich mich erinnern, Weber Richard traf mich auf der Straße zufällig, wir wohnten ja im gleichen Distrikt, und sagte: Mensch, Trolle, wir könnten ja wieder mal Indianer spielen. Naja, das war ein Angebot, ja. Ich ging also zu ihm in die Wohnung und er sagte, wir machen erstmal Marterpfahl und band mich an eine Stuhllehne fest und dann begann er auf einmal, meinen Hosenschlitz aufzunesteln. Und ich sagte, bist du verrückt geworden? Das haben doch die Indianer nie gemacht. Und er sagte, das sind diese unvergesslichen Sätze. Jetzt werden wir sehen, wie dasjenige ausschaut, womit ihr die christlichen Mädchen vergewaltigen tut's. Hatte noch nie ein Mädchen auch nur geküsst. Aber die antisemitische Volksmeinung war, dass die Juden alle Vergewaltiger sind und dass sie ausnahmslos christliche Mädchen vergewaltigen. Und so ein Scheiß, ja. Und das von einem Schulkameraden. Er wurde nachher Tierarzt. Ja, Kristallnacht. Man wusste, dass diese Nacht was passiert. Und meine Eltern sagten mir, ich war ja damals schon in der Ausbildung als Buchbinder, denn wir alle haben irgendein Metier uns beibringen müssen, weil wir wussten, dass mit Latein und Griechisch werden wir in Amerika nicht durchkommen. Also musstest du was können. Ich wurde Buchbinder. Ich liebte das. Und der Buchbinderladen von Herrn Panek lag genau neben einem und liegt heute noch neben einem Polizeikommissariat. Und mein Vater gab mir einen Schilling und sagte, kauf dir 2 Wurstsemmeln und übernachte bei Panek. Und genau das tat ich. Und da gab es einen Haufen Altpapier in der Buchbinderei und in den habe ich mich hingelegt. Und dann begann es. Es war ein Kellerlokal, mein Hinterfenster, und es ging auf den Hof der Polizeiwache. Und da haben sie die ganze Nacht die Juden zusammengefangen und haben sie turnen lassen. Das heißt, diese ganzen, waren ja alles Männer, die man sich da holte, die ganzen Juden in Paletots mit Hüten und Schirmen wurden zusammengefangen und mussten auf, nieder, Liegestütz und so weiter. Während diese ganzen Polizisten oder Hilfspolizisten, die ja vor 2 Wochen noch Zivilisten gewesen waren, ja, also alles neue SA-Männer und so, die Juden mussten sagen, ich bin ein Saujud. Und die mussten turnen, bis sie so weit waren, das zu sagen, ja. Und die waren natürlich körperlich unfähig, das zu tun, die brachen zusammen und so weiter. Ich weiß, dass einer seinen Hut verlor und der Hut rollte auf mein Fenster, auf dieses Hinterlook zu, hinter dem ich zuguckte. Und auf einmal traf mich sein Blick und er sah mich da. Ja, mich durchfuhr es auch wieder. Das könnte ja umgekehrt sein. Er könnte hinter dem Fenster lugen und ich würde da turnen, ja. Also, Eschermann, wer bist du? Bin ein ehemaliger Frontsoldat. Wer bist du? Bin Träger des Eisernen Kreuzes. Und jedes Mal ein Schlag, ja. Wer bist du? Bin ein Saujud. Na also. Und damit ging es dann zum nächsten, ja. Das sind alles so unvergessliche, wie können Menschen einander das antun, ja? Und die haben ja alle überlebt, also nicht alle überlebt. Aber ich will sagen, wie viele von denen haben 1945 überlebt, haben sich als Zivilisten großgetan und nie von ihrer Nazi-Vergangenheit berichtet, ja? Ihren Kindern nicht und ihren Enkeln nicht oder nur von ihren Heldentaten vor Stalingrad. Aber nie von dem, was sie da gemacht haben nach dem Anschluss und in der Kristallnacht. Ja. Und dann kam einer und klopfte gegen die Hintertür der Buchbinderlehre. Ich war natürlich versteckt in den Papierhaufen. Mit einem Tritt trat er die Tür ein und kam die Treppe runter und pinkelte in den Papierhaufen, in dem ich versteckt lag. Und ich konnte mich ja nicht rühren, weil er mich sonst gleich mitgenommen hätte, ja. Ironie, Ironie. Aber meine Haltung den Menschen gegenüber wurde von solchen Dingen bestimmt, ja. Ich achte Menschen und ich bewundere viele Menschen und so weiter. Aber ich weiß, dass jeder Mensch zu allem fähig ist. In Zwangslagen oder in Verführungslagen, ja, mit ganz wenig Ausnahmen. Und vielleicht ich selber auch. Und dann ging es darum, wie kommt man raus aus dem Land? Und dann begann die Hölle der Immigration. Der Rest der Familie wohnte da, woher mein Vater kam, in der Tschechoslowakei, hatte ihre eigenen Probleme, habe sie nachher alle in Auschwitz im Archiv wiedergefunden, durch die Bank alle ermordet. Von Wien in die Tschechoslowakei war ein sogenannter Pascher oder Pascheur erforderlich, also ein einheimischer Ansässiger, der dich illegal über die Grenze bringen konnte. Und so einen fanden wir, natürlich nur mit einem kleinen Köfferchen in der Hand. Man fuhr mit dem Zug bis zur Grenze, tschechischen Grenze, so war das. Und der Zug war voller SA-Männer und die SA-Männer haben mich natürlich hin und zurück beleidigt, weil ich ja jüdisch aussah. Auf einmal, ich stehe am Fenster und gucke raus, offenes Fenster, da sehe ich im Nebenfenster einen Kopf rausstrecken, einer von unseren Leuten. Und er sagt mir, Sie sind doch einer von unseren Leuten. Ich habe dieses Geld bei mir, aber ich glaube, ich stehe auf der Liste. Ich gebe Ihnen mein Geld, Sie bringen es hinüber. Ich wohne im Hotel Metropol und Sie kriegen 20%. Ich hatte Angst. Ich habe mich geweigert, das zu machen. Und tatsächlich, als wir an der Grenzstation kamen, wurde er von Nazi-SA abgeholt, in den Bahnhof gebracht, während der Zug da stundenlang stand. Und es gelang ihm, ein Bündel Geldnoten, das er hatte, unter ein Waggonrad zu verstecken, bevor er verhört wurde. Die haben ihn freigelassen. Er kam heraus. Er wollte sein Bündel Geld holen und die sagten, nein, Jud, du steigst jetzt sofort wieder ein, ja. Und er musste dieses Geld unter dem Rad liegen lassen, ja. Sein ganzes Geld, das er mitgenommen hatte. Nun ja, Also, wir hatten Verwandte in Prag und in Brünn. Ich konnte da einige Monate überleben. Meine Eltern kamen nach und so weiter. Und dann kam, wie wir alle wissen, kam dieser Münchner Vertrag und das Sudetengebiet wurde abgetreten und man musste wieder fliehen. Und meinem Vater gelang es. Vater war ja ein irrsinnig tüchtiger Geschäftsmann und hat mir das Leben gerettet. Es gelang ihm, ein Visum für Uruguay zu bekommen von einem Ehrenkonsul. Das gab es damals, einen Ehrenkonsul, der eigentlich kein Uruguayaner war, aber den Titel hatte und der konnte Visen vergeben. Ja, und er bekam dieses Visum nach Uruguay und das hat uns das Leben gerettet. Mit dem Visum kamen wir nachher nach Italien herein und von Italien nach Frankreich herein unter der Versicherung, dass wir ganz bestimmt innerhalb von einigen Wochen nach Uruguay abfahren würden. Jo. Und nachher natürlich haben wir an der Küste, an der Kanalküste gelebt, denn wir mussten ja auf ein Schiff warten, das nach Uruguay geht. Gab natürlich keine Schiffe mehr, aber das war eine wunderbare Ausrede, um dort unsere Aufenthaltsgenehmigung bei Boulogne-sur-Mer zu bekommen. Naja, und dann Kriegsausbruch, 9 Monate Internierungslager als feindliche Ausländer. Im Lager hatten wir eine deutsche Schiffsmannschaft in den ersten Wochen. Die wurden sofort über die Schweiz nach Deutschland ausgetauscht, ja, um dort für die deutsche Wehrmacht Krieg zu führen, während wir als Feinde Frankreichs eingesperrt wurden, 9 Monate. Ja. Aber immerhin, man konnte überleben, aber natürlich auf Stroh. Aber es war kein KZ, es war halt ein Internierungslager, ja. Naja, und dann kamen die Deutschen anmarschiert. Es kam der Zusammenbruch Frankreichs. Deutsche Panzerkolonne bewegte sich auf unser Lager zu. Und der Lagerkommandant hielt eine Ansprache und sagte, so schön auf Französisch, aber ich muss es auf Deutsch sagen, vos gens approchent, ihre Leute kommen, sie können sich, wenn sie Lust haben, der deutschen Armee anschließen. Ja. Er hielt uns nach 9 Monaten Internierung nach wie vor für deutsche Nazis, waren alles Juden. Naja, ich und der Mecki, also Mecklenburger hieß er eigentlich, und ein dritter Freund, liefen davon, haben unser Leben gerettet. Denn was da im Lager blieb, ist alles in Auschwitz umgekommen. Wir liefen davon, stellten uns auf die Straße auf, man war ja erst 17 Jahre alt, mit dem Daumen in der Luft. Und als deutsche Staatsangehörige, die irrtümlicherweise interniert waren, sind wir mit der deutschen Wehrmacht mitgezogen durch Frankreich. Ich auf einem Nazi-Dreirad, mit einem Fahrer, einem Österreicher. Die Österreicher haben diese Nase, der wusste genau, wer ich bin, ja. Aber er nahm mich halt mit, weil das lustig war. Und da kamen andere Krattfahrer, wie man das in der Wehrmacht nannte, in der Gegenrichtung auf uns zu. Und der eine machte einen riesen Bogen vor seinem Gesicht mit dem Zeigefinger. Und ich fragte meinen Fahrer, Kamerad, was will denn der sagen? Und er sagt, ja, nur weil du so eine Nasen hast, glaubt der, du bist der Jud. Das war natürlich lebensgefährlich. Und ich sagte, Kamerad, ich muss mal austreten. Und ging nebenan in ein Wäldchen und habe leider meine ganzen Papiere zerrissen, weil ich Angst hatte, er verlangt meine Papiere. Und von da an war ich papierlos, ohne Identität. Und das war ganz schlimm. Naja, und dann am Abend hat er mich dann loslassen und hat gesagt, so, jetzt kannst du hier in der Scheune übernachten. Und mein Freund Gandhi, wir nannten ihn Gandhi, in Wirklichkeit war ein Adeliger namens Gandersheim, aber er war in Dachau gewesen und war aus Dachau entkommen und war gesucht. Naja, und den haben die Franzosen dann den Deutschen ausgeliefert. Und wir haben noch ein Jahr später in Paris eine Nachricht von ihm bekommen, auf Klosettpapier geschrieben, mit seinem eigenen Blut, Abschiedsbrief, und dann haben sie ihn halt umgebracht. Ja. Aber ich habe halt überlebt und konnte wieder zu meiner Familie stoßen. Und dann haben wir noch ein Jahr in Paris gelebt. Ich war ja als Junge ein irrer Romantiker. Und Immigration oder nicht, Jude oder nicht, ich habe dieses Paris nachts durchstreifen wollen. Es war ja kein Licht erlaubt nach der Sperrstunde, Verdunkelung. Und durch dieses finstere Paris bin ich Nacht für Nacht gezogen und habe mir Paris erobert, das nächtliche Paris. Ich habe ein Buch drüber gemacht, Ein Traum von Paris, ja. Das war meine Bekanntschaft mit Paris. Das Unheimliche, das Verborgene, das versteckte Paris. Die Gefahr war natürlich, dass man von diesen, entweder den französischen Flicks oder von den deutschen Patrouillen geschnappt wird, ja. Und einmal hat mich ein französischer Polizist geschnappt und schleppte mich zu einer alten Vettel, die in einem Fenster eines Hauses stand und sagte, Madame, auf Französisch, ja, ist das der Typ, der durch ihr Fenster gelugt hat, während sie sich ihr Nachthemd anzog? Und die alte Vettel sagte, ja, wissen Sie, in meinem Alter sehen alle Männer gleich aus. Und der Polizist sagte, Französisch, Monsieur, vous pouvez disposer. Mein Herr, Sie dürfen gehen. Er hätte ebenso gut sagen sollen, kommen Sie aufs Kommissariat und weisen Sie sich aus. Und ich hatte ja keine Papiere. Das hat mir wieder einmal das Leben gerettet, ja. Dass der Polizist, während die ja sonst ganz scharf waren auf Juden, dass der mich gehen ließ. Mit sowas hat man überlebt, ja. Natürlich Aufenthaltsgenehmigung immer nur 14 Tage. 14 Tage. Und dann Stunden und Stunden anstehen in der Präfektur bei einem antisemitischen französischen Beamten, der sagte, laissez-moi en paix, je m'en fiche, partez, und solche Dinge, ja. Und der hat keine Ahnung, dass wenn man ausgewiesen wird, dass der Tod bedeutet, ja. Und man hat immer wieder noch 2 Wochen bekommen. Man traf natürlich alle möglichen Typen da. Einer sagte, er sei zwischen der belgischen und der französischen Grenze seit einem Jahr hin und her. An der belgischen Grenze nach Belgien, dann dort von den Belgien geschnappt, zurück ausgewiesen nach Frankreich, hin und her 1 Jahr lang. Ja, und hat so überlebt. Ja, solche Geschichten hat man erfahren. Aber natürlich in meinem Alter, 17 Jahre, 18 Jahre, glaubt man, dass man unsterblich ist. Ich dachte nicht, dass mir was Wirkliches passieren kann. Erst später stieg mir auf, in welcher Todesgefahr ich die ganze Zeit gewesen war, ja. Aber als Junge, gottgläubig, denkt man, Gott wird einen beschützen, ja. Naja, Vater fuhr, obwohl er doch sehr spießiger Spießbürger war, auf dem Motorrad eines Freundes nach Südfrankreich, das war damals freie Zone, nach Po in den Pyrenäen, und gab uns den Tipp, ihm nachzufolgen. Und auf diese Art kamen wir in die sogenannte freie Zone, die also nicht von den Nazis besetzt war, aber beherrscht von dem antisemitischen Marschall Pétain. Aber es war damals noch nicht so scharf, wie es später wurde. Die freie Zone hatte noch nicht den Judenstern eingeführt wie später. Und da konnten wir 1 Jahr lang leben in Po, in den Pyrenäen. Ich gab englischen Unterricht und so weiter und habe ein bisschen mein Leben verdient. Mein Vater, tüchtig wie immer, fuhr voraus nach Marseille, ließ mich nachkommen. Ich kam in sein Hotelzimmer in Marseille und da lag ein Brief auf dem Tisch. Mein lieber Sohn, Sie haben mich geschnappt, wende dich an so und so, Kollege so und so. Er war gar nicht geschnappt. Er musste nur jedes Mal, wenn er auf die Straße ging, damit rechnen. weil die französische Polizei ganz stark mit der Gestapo zusammengearbeitet hat, ja. Das war ja das Furchtbare. Nun ja, er war nicht geschnappt. Wir begannen uns anzustellen. Die Franzosen haben eine... Die haben etwas eingeführt, das so irrsinnig blöd ist wie überhaupt irgendetwas. Das Ausreisevisum. Wozu ein Ausreisevisum, ja? Sie waren doch froh, uns loszuwerden. Aber das bedeutete wieder nächtelanges Anstellen auf Präfekturen und so weiter in Marseille, ja? Und dann natürlich am amerikanischen Konsulat. Und meine Quotennummer war natürlich viel zu hoch. Ja, die hatten ja eine ganz enge Quote von einigen 10.000 pro Jahr. Und ich war irgendwo in den 100.000. Also keine Chance. Naja, die Amerikaner führten dann im Konsulat die rote Karte ein. 10-mal anstellen und du bekamst eine rote Karte und mit 3 roten Karten konntest du ins Konsulat herein. Also 30-mal anstellen, um ins Konsulat zu kommen. Und ich kam herein, wurde vom Vizekonsul empfangen. Er sah meine Quoten und er sagte, mein lieber Herr, damit kommen die bestenfalls im Jahr 1980 nach Amerika. Ja. Und dann sagte er, wie alt sind Sie? Naja, 18, 19, weiß nicht mehr. Er sagte, aha, Amerika braucht Soldaten. Die wussten, dass Amerika bald in den Krieg eintreten wird. Und sagte zu seiner Sekretärin, haben wir nicht irgendeinen alten Juden, den wir... Und er ging auf einen Stoß zu, der weiß Gott circa 50 Zentimeter hoch war, mit Visumanträgen, ja, und holte ein Visum heraus und ich sah flüchtig das Foto eines alten Juden mit Bart. Und er löste das Foto ab und ich bekam das Visum. Was mit dem Alten passiert ist, kann ich mir gut vorstellen. Und ich bekam ein amerikanisches Visum. Abfahrt von Marseille, unterwegs, kaum warst du im Mittelmeer angelangt. Britischer Kreuzer. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber warum? Was hatten die Briten damit zu tun? Und Blinksignale von einem Scheinwerfer. Und da ich ja Pfadfinder gewesen war, konnte ich Morse lesen. Und es hieß, laufen Sie sofort den nächsten Hafen an. Der nächste Hafen war Casablanca. Dieses französische Schiff lief in Casablanca an. Wir wurden ausgebootet und in ein Lager der Fremdenlegion mitten in der Wüste verbracht und haben noch einmal 6 Wochen im Lager sitzen müssen, im Wüstensand. Aber es gab Duschen und ich war so durstig, dass ich das Duschenwasser trank und bekam Typhus. Eine jüdische Hilfsorganisation hat uns ein Schiff nach Casablanca geschartert, die HIAS, glaube ich, Hebrew International Association of something, mit 3 aufgeschichteten Betten übereinander und so weiter, aber immerhin, es war ein Schiff. Auf dem Schiff kam ich nach Amerika. Und nur war das Problem, dass die Amerikaner keine Kranken annahmen. Kranke wurden auf Ellis Island versetzt und wenn man nicht gleich Gesundete zurückgeschickt, die haben ein bekannter Fall, die haben ein ganzes Schiff voller Emigranten nach Holland zurückgeschickt. Die sind alle umgekommen beim deutschen Einmarsch in Holland. Ja. Ich wurde geschminkt. Ein Kollege hatte Schminke und hat mich gesund geschminkt. Und so kam ich durch die Kontrolle nach Amerika herein. Ja, man lebte in Absurdistan. Und diese Ironie des zufälligen und nicht von Gott gewollten Überlebens, denn wie viele Kollegen haben nicht überlebt, das ist mir geblieben. Diese Ironie habe ich noch immer. Naja, es hat eine Zeit lang gedauert. Ich habe dann doch gearbeitet in Amerika, als Buchbinder, meine Profession, auch mit allen möglichen Schwierigkeiten mich durchgeschlagen und wurde amerikanischer Soldat. Ausbildungslager, natürlich auch wieder so ein versteckter Antisemitismus, den die Amerikaner ja auch hatten. Und dann kam ein Typ auf mich zu und sagte, ein Soldat, ja, you from Germany? Und ich sagte, nee, ich bin aus Österreich. Aha, das ist ja dasselbe. Da musste ich ein großer Freund von Hitler sein. Und ich sagte, ja, my best buddy, mein bester Freund, ja. Er zeigte mich an in der Schreibstube als Freund von Hitler und ich blieb ein Jahr im Ausbildungslager. Kartoffelschälen, ja. Während die ganzen Kollegen schon lange in Nordafrika gegen Rommel und so weiter und zum Großteil wahrscheinlich gefallen waren, habe ich überlebt als Freund von Hitler. Und dann erfuhr ich, was der Grund war und habe mich gemeldet in der Schreibstube und sagte, ich will doch jetzt endlich Soldat sein. Und da schickte mich sofort, innerhalb von einer Woche war ich unterwegs nach Casablanca, von wo ich kam. Ja. Und ich ging natürlich in die Kaspa, in die Altstadt, das hat mich immer interessiert. Und ich kam heraus und der zuständige Sergeant sagte, na, wie war's? Und ich sagte, ja, sehr interessant. Nein, nein, ich meine, wie war das mit den Weibern? Da war ich voller Bordelle. Und der dachte, ich sei nur hingegangen, um das Bordell zu besuchen. Und mein Schwanz wurde sofort mit Antibiotika vollgepumpt. War auch okay. Naja, und dann Landung in Sizilien, Landung in Süditalien und so weiter. Und ja, die Geschichte will ich noch erzählen, weil das alles so voller Ironie ist. Ich war auf Wache, Mitternacht bis 4 Uhr morgens, wo man ein bisschen schläfrig ist, in dem Lager in Italien, mit Gewehr natürlich, und habe nachher mein Gewehr abgestellt und habe vergessen, die Patrone rauszuholen aus dem Lauf, ja. Du ziehst ab, damit die Spannung nicht im Gewehr bleibt. Ich zog ab, der Schuss ging durch das Dach des Zeltes, in dem wir lebten. Das ganze Lager wurde wach. Alles schrie, die Deutschen kommen, die Deutschen kommen. Das war aber nur mein Schuss. Naja, ich wurde also verurteilt zu, was weiß ich, 2 Wochen Lagerhaft oder so etwas, ja. Aber die haben nicht aufgepasst. Und ich ging los, per Anhalter, das war alles in der amerikanischen Armee möglich, per Anhalter an die Front, wollte sehen, wie die Front aussieht, war ja ein junger Romantiker noch immer. Ja. Und da stand eine große Tafel, Gefangenenvernehmung, also Prisoner Interrogation. Ja. Und sagte ich, interessant. Und ging dahin und fragte, ob die nicht jemand brauchen. Und die sagten, ja, eigentlich können wir jemand einstellen. Melden Sie sich in 24 Stunden bei uns und Sie sind Mitglied unseres Teams. Aber ich war ja auf Lagerhaft. Ja. Also ich ging im Lager zurück, nahm mein ganzes Zeug und Bernhalter wieder zurück. In der deutschen Wehrmacht wäre ich jetzt zu Tode verurteilt worden. Ja. Aber den Amerikanern reichte ein Telefonanruf meines Captain. Wir haben diesen tollen Guy hier, könnte den ohne? Und die sagten, gerne, gerne. Und ich war Gefangenenvernehmer. Naja, das war schon ganz interessant. Und das habe ich dann durchgeführt. Na, ich war das 5. Rad am Wagen, nicht wahr? Aber immerhin, ein Team mit Jeep und deutschen Gefangenen. Und ich war konfrontiert, zum ersten Mal seit Jahren, mit Deutschen. Und das war natürlich dann ganz eigentümlich. Einmal kann ich mich erinnern, da hatten wir eine ganze Kompanie weiblicher Hilfskräfte, die ja vor allem Telefone bedienten und so weiter, ja, gefangen genommen. 20 hinreißende junge Frauen. Und es war Weihnachten, 1944. Und die sangen Stille Nacht. Und ich stand da und war so ergriffen. Und ich spürte, was immer passiert, ich muss in diese Sprache zurück, ich muss in dieses Land zurück, in diese Kultur. Verrückt. Und darauf habe ich dann hingearbeitet. Es kam dann eben so weit, dass die Invasion von Südfrankreich vorgesehen war. Und da suchten sie Leute, die Französisch sprechen. Und da kamen einige amerikanische Offiziere und haben gesagt, wer spricht hier Französisch? Und ich meldete mich. Und sie sagten, beweisen Sie uns das. Und ich sagte den Anfang von Rimbauds Trunkenem Schiff auf Französisch, ja. Und nach drei Versen sagten sie, das reicht, danke. Und ich war gefangener Vernehmer in der 179. Infanterieregiment, 45. Infanteriedivision in Frankreich. Übrigens eine indianische Division, ja, aus Oklahoma. Waren hauptsächlich Indianer da. Ist ja auch komisch, aber wunderbar. Naja, und wir machten Vormarsch in Südfrankreich und alles. Paris eingenommen und Elsass, Straßburg. Straßburg, damals eine deutsche Stadt. Und ich war zu Tränen gerührt und habe eine Nacht lang die Straßen durchforscht und mich an den deutschen Geschäftsnamen und auch an den Nazi-Plakaten delektiert. Es war Deutsch. Es war meine Sprache. Es ist unvorstellbar vor Blödheit. Aber es ist so. Ich liebte das. Ging auf das Münster in Straßburg, wo sich Goethe ja oben eingekratzt hat. Und dicht daneben ein amerikanischer Soldat mit unserem Wahrzeichen Kilroy was here. Neben Goethe. Herrlich. Mein Leben. So sieht das aus. Goethe und Kilroy. Ja, bin ja noch immer Amerikaner. Naja, und dann Vormarsch und so weiter mit vielen Abenteuern. Bis München. München, Hitlerwohnung besucht, meinem Vater auf Hitlers Briefpapier einen Brief geschrieben. Eva Braunhaus besucht. Im Panzerschrank nur noch ein einziges ledergebundenes Buch, Christian Morgensterns Galgenlieder. Hat Hitler ihr das geschenkt? Hatte Hitler genug Humor, um die Galgenlieder zu lesen von Morgenstern? Ich glaube es nicht, nein. Naja, und dann drei Tage nach Einnahme von München, also ich glaube 2. Mai, nach Dachau hinaus. Ja, ich hatte damals schon von einem Kriegsgefangenen eine Leica konfisziert, war also Fotograf. Und es war kurz nach der Befreiung und die Leichen lagen da herum. Hunderte von Leichen, ein ganzer Zug mit aufgestapelten Leichen. Ich weiß nicht, bin dort gewesen vor einem Jahr, aber es waren keine Schienen mehr da. Aber damals gab es Schienen. Und es gab diesen Zug mit den ganzen Toten. Ich habe das alles fotografiert. Ja. Habe das aber dann alles der Lagerverwaltung geschenkt. Und dachte mir die ganze Zeit, da könnte ja ich liegen. Es ist überhaupt kein Grund, warum ich nicht da liege. Ja. Dachau. Die Amis waren alle total überrascht. Der ganze Judenmord war nicht Teil der amerikanischen Kriegspropaganda. Es gab damals die berühmten 4 oder 5 Filme. Frank Capra hat die meisten gedreht. Why We Fight, warum wir kämpfen. Ja, alles war da, aber es war die Judenfrage nicht da. Die Amerikaner wollten nicht als Judenbefreier kämpfen. Unter anderem, weil es noch zu viel Antisemitismus in Amerika gab. Es wurden dann die Münchner Stadtbewohner in Autobusladungen nach Dachau hinausgebracht und die standen da und guckten und die Leichen stanken natürlich. Und eine Frau mit dem Schnupftuch an der Nase kam auf mich zu. Ich habe mit einem Kollegen vom Team Deutsch geredet. und sagte, auch wieder unvergesslicher Satz, das hättet ihr uns auch nicht antun brauchen. Das hättet ihr uns auch nicht antun brauchen. Naja, da wusste ich, dass der Antisemitismus noch lange nicht ausgerottet ist in Deutschland. Ja. Das war Georg Stefan Troller, Filmemacher, Autor, Zeitzeuge. Am 27. Januar 2023 hat er Ulrich Lampen in seiner Pariser Wohnung aus seinem Leben berichtet. Am 27. September dieses Jahres ist Georg Stefan Troller gestorben. Er wurde 103 Jahre alt. Kommenden Sonntag können Sie hier auf Bayern 2 ab 16 Uhr die Zeitzeugin Margot Friedländer hören. Auch sie war von den Nationalsozialisten verfolgt. Auch sie hat überlebt und jahrzehntelang von ihren Erfahrungen berichtet. Margot Friedländer starb am 9. Mai dieses Jahres in Berlin. Auf der Seite die-quellen-sprechen.de finden Sie ein Porträt von ihr und von Georg Stefan Troller und viele weitere jüdische Zeitzeugen, die von ihrem Leben erzählen. Ein Projekt des Bayerischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Bis zu den Nachrichten singt jetzt Sufjan Stevens von der verbindenden Kraft der Liebe. Thomas Kretschmer verabschiedet sich am Mikrofon.